Ach so. Entschuldigung, jetzt habe ich wirklich gelacht, ja. Hallo und herzlich willkommen zum 73. Conancast. Heute geht es, wie letzte Woche im News-Podcast schon versprochen, um den Sonderband mit dem Titel Kick It Like Conan. Und das mache ich heute nicht alleine, denn mit dabei ist auch Lea. Hallo Lea. Hi. Und dann begrüße ich Clemens. Hallo Clemens. Seid gegrüßt. Und zu guter Letzt ist noch mit dabei unser Stargast. Hallo Kevin. Moin, moin. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Dann würde ich gleich sagen, legen wir mal los mit dem Sonderband. Ob ihr ihn vorliegen habt oder nicht, ist in diesem Fall egal. Wir werden ein bisschen auf die äußere Aufmachung eingehen und mal schauen, ob es sich denn lohnt, diesen Sonderband überhaupt zu kaufen, wenn man schon alle enthaltenen Fälle kennt. Nichtsdestotrotz werden wir am Ende natürlich noch eine Kaufempfehlung abgeben, die ihr euch dann gerne noch anhören könnt. Zunächst aber mal schauen wir uns den Band von vorne an und da sehen wir direkt Conan im Trikot der Tokyo Spirits und daneben dann den Schriftzug Kick It Like Conan, alles in grün gehalten, im Hintergrund ein schönes Stadion. Ja, sieht doch schön aus, oder nicht? Ja, wunderschön, Philipp. Was erstmal mich überraschte, war, dass der Hintergrund komplett in weiß ist. Wenn man die japanischen Sonderbände kennt und auch alle bisherigen in Deutschland, also Versus Kite Kid, Special Black Edition und Special Robins Edition, dann weiß man, da war immer eine Mauer, die japanische Mauer, nämlich mit dem kleinen Stein. Also es wird jetzt ein wenig verwirrend. Die deutsche Mauer hat große Ziegel und die japanische Mauer kleinere Ziegel. Ich denke, soweit kann mir jeder folgen. Und diese kleineren Ziegel hat EMA für die deutschen Sonderbände beibehalten. Okay, alles klar. Hier ist es so, bei Kick It Like Conan, anstatt die blauen Ziegel wie im japanischen Original beizubehalten, hat man hier drauf verzichtet und einfach alles in weiß gehalten, was ich aber persönlich wunderschön finde. Ich find's auch sehr schön, ja. Ja, die Kombination passt, finde ich, weiß-grün. Das hat man vielleicht auch aus diesem Grunde gewählt, wie auch zu Conans Trikot, dieses Blau-Weiß von den Spirits. Ja, blau-weiß, ne? Darum hat man wohl in Japan auch blau genommen als Hintergrund. Man hätte auch zum Beispiel noch weiße Ziegel machen können. Das wäre ja mal exotisch, ja. Ja, aber was anderes als das japanische Original kommt, glaube ich, nicht in Frage. Ne? Oder so. Also ich denke auch, weiße Ziegel wären gegen die japanische Vorlagen gewesen. Aber weiß ist doch generell gegen die Vorlage dann. In dem Fall war es ja blau. Ja, blaue Ziegel, ja. Aber ich denke einfach nur sagen, okay, wir lassen einfach die kompletten Ziegel weg. Ach so. Und machen einfach nur Boom. Ja, also in den anderen Special... Ich kenne keine japanischen Lizenzabläufe und Covergespräche, aber von Erfahrung kann ich sagen, die Cover von Detective Conan stehen erst 2 Monate vor Release final fest. Also da muss man schon vorher drangeln und bangen und hoffen für das Cover. Ja, in diesem Fall ist ja auch eine Besonderheit mit dabei, und zwar ist der Hintergrund ja relativ ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit dem japanischen Original. Richtig, also ja. Das erste Mal in der Detective Conan Geschichte haben wir hier Special Black Edition. Sonderbände haben genau dasselbe Detail. Ja, ah, genau. Okay. Das ist ein Sonderband. Das ist mir entfallen. Okay. Spezial, ja. Ein Sonderband mit der Sonderrolle. Genau. Da haben in den Sonderbänden haben alle die japanischen. Aber das ist dann auch der erste Sonderband, der ein reales Hintergrundmotiv hat. Ein reales Hintergrundmotiv, stimmt, ja. Also bei den vorigen war es ja immer so, da waren ja irgendwelche Farbzeichnungen oder... Genau. Was war da noch drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Farbzeichnungen, ja. Auf jeden Fall kein Foto, wie es ja auch bei kein den Original-Manga-Bänden der Fall ist. Da wurde es ja bisher immer geändert. Und hier erstmals das japanische Foto hinten mit drauf. Du hast recht, ja. Genau, das liegt so wahrscheinlich gesehen, ja. An den Rechten, ne? Also naja, anscheinend hat es nicht mal geklappt, ja. Wahrscheinlich haben sie hier noch mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch gelegt und dann. Ja, oder der japanische EMA-Korrespondent, Fotograf, hat kein Stadion gefunden, wo er mal kurz ein Foto machen durfte. Oder er hat genau das Stadion so präpariert, dass da genau die gleichen Personen sitzen, ja, und exakt das gleiche Foto gemacht. Oder ein ähnliches. Und es sieht nur genauso aus. Und es ist eigentlich ein anderes Foto. Nichtsdestotrotz können wir aber auch mal auf die Rückseite schauen. Was haben wir denn da vor uns? Ja, da haben wir wie immer diese Inhaltsangabe, die dieses Mal natürlich recht allgemein gehalten ist. Ja. Und dann unten drunter, was ich sehr schön finde, noch einen grünen Schriftzug, in dem EMA uns viel Spaß mit Connens Schlussfolgerung und Schussfolgen wünscht. Komm, lachen, lachen, lachen. Wenn du nicht lachst, fühlen wir es ein. So. Ich meine ja. Und dann noch ein Hinweis, dass hier Kicker, Sticker mit dabei sind. Also. Jetzt habe ich wirklich gelacht. Ne? Ich weiß nicht, was für Wortwitze EMA sich da ausgedacht hat. Nur gut, dann noch der Verweis auf Mystery, auch hier diesmal in grün gehaltener Schriftzug, das EMA-Logo erstmals auch hier in grün. Bei den Sonderbänden ist es ja immer in unterschiedlichen Farben. Ich meine, es war schon rot. Also jetzt, rot war es, ja, und ansonsten nichts. Und ansonsten jetzt grün. Genau. Und auch bei den Original-Conan-Bänden ist es ja sonst immer schwarz. Schwarz. Bei EMA ist ja so, dass sie das Logo oder die Farbe des Logos ja immer wechseln. Bei anderen Manga-Serien ist das von Band zu Band unterschiedlich. Bei Conan ist es beim richtigen Manga-Original immer schwarz gewesen. Zum Glück, ja. Wird hoffentlich auch so bleiben. Hier ist es grün, passt natürlich auch perfekt dazu. Haben die gut überlegt, wobei schwarz auch nicht so schlecht wäre, aber grün passt hier meiner Meinung nach noch ein bisschen besser, also gut gewählt und. Ja. Dann können wir der Frau Claudia V. Fillhauer dann danken, oder wie war das? Ja, wie auch immer man ihren Namen ausspricht. Oder? Ja. Ja, 9,99 Euro. Ja, genau. 9,99 Euro kostet der Band. In Österreich 10,30 Euro. Ob es den in der Schweiz gibt, ist immer noch die andere Frage. Und ich hatte neulich auch bei uns im Forum gelesen, dass der Band so in der, in oder dass Detective Conan in Österreich gar nicht so häufig aufzufinden ist in den Buchläden. Ja, hab ich auch gelesen. Aber naja. Es gibt's, also, ne? Also 9,99 Euro, relativ teuer. Da muss doch, muss es doch einen Grund haben. Und, ja, also fangen wir erstmal quantitativ an. Dieser Sonderband ist der dünnste von allen, mit 304 Seiten. Jetzt könnte man denken, ja, also so dünn und trotzdem so viel Geld verlangen, Frechheit. Aber da verbirgt sich etwas mehr. Wollen wir ihn mal aufklappen? Darf ich vorher noch kurz was einwerfen? Und natürlich. Zwar vorne auf dem Cover seht ihr Detektiv Conan. Und Conan ist ja so schön grün hinterlegt, wie es auch sonst immer der Fall ist, aber da sind noch zwei schwarze Flecken mit dabei, neben den Ns jeweils. Die habt ihr doch bestimmt auch, oder? Seht ihr die? Da links drauf? Mhm. Das müsste doch ein Fehler sein, oder nicht? Das ja, ist der Schatten wahrscheinlich. Der Schatten davon. Ja. Aber in die falsche Richtung geht er. Nee. Ich habe gerade einen normalen von einem Band in der Hand. Das ist der Schatten. Ein bisschen dreidimensional sollte das wahrscheinlich wirken. Ach so, aber das, da, sind, so. Da sind nur so ein schwarz. Ja, das ist die, Original, das ist der linke Teil vom Haken, oder wie soll ich es nennen, von da, wo das N ein bisschen rausgeht, oder? Also, das sieht aber schon ein bisschen komisch aus, oder? Aber ganz das ehrlich, wirkt genauso. Wegen dem Hintergrund wirkt das so, glaube ich, weil wegen bei dem Stein, sieht man das. Genau, das Stein kann man besser erkennen. Das Weiß geht quasi in dem anderen Weiß über. Ja, das also in dieses andere. Also, also, man kann auch mal einen anderen Band nehmen, dann sieht man es auch. Das sollen die schwarzen Schatten sein. Das Buchstabens. Trotzdem, danke für den Hinweis. Naja, gut. Dann schlagen wir jetzt den Band wirklich mal auf. Oder wollen wir noch vorher auf die Seite gucken? Also da ist ja nicht so viel Spektakuläres, außer dass diesmal oben kein Bild dabei ist, das so abgegrenzt ist, sondern diesmal spielt da Conan Fußball. Also Conan sieht man den kompletten Körper von Conan. Das erste Mal auf dem Buchrücken. Und das war's dann auch schon, oder? Ja, vielleicht noch erst auf der Vorderseite. Kate Light Conan in, wurde das schon erwähnt, in Lorbeeren, in goldenen. Ja, das war ja nicht immer so geplant. Am Anfang waren die Lorbeeren grün oder, aber die waren richtig hässlich. Also, die waren so grün und etwas oval und Kate Light Conan war weiß geschrieben. Das sah nicht schön aus. Das sieht aber auch so ein bisschen edel aus, wenn man das da so, Gold, ja. Gold hat. Julius Caesar würdig, ne? Nur der Titel, da muss ich ja noch was zu sagen. Also im Original war es ja die Special Soccer Selection. Soccer Selection, ja, ohne Special. Ohne Special, dann die Soccer Selection. Ja, er hätte sich natürlich hier super in die Special Romans und Special Black Edition mit der Special Soccer Edition eingereiht. Aber, ja, aber bei EMA Kids, ne? Hat man sich gedacht, machen wir mal wieder einen anderen Titel und nennen es einfach mal Kick It Like Conan. Demnach sind die Sonderbände jetzt alle quer durcheinander mit also bis auf die Special Romans und Special Black, alle mit unterschiedlichen Titelversionen ausgestattet. Ja, wobei ich aber denke, dass man sich hier nur einen Wortspiel erlauben wollte. Es gibt so einen Film, der heißt Kiss It Like Beckham. Ja klar, also das ist, also, das fällt natürlich schon sofort ein mit dem Kick It Like, kennt ja jeder. In diesem Fall. Also es wird nur ein Witz gewesen sein. Wird ein Witz Wollen gewesen, wir nochmal lachen? Wir können nochmal lachen, ja. Sehr lustiger Conan Cast, ich hoffe es doch. Ja, die deutsche Publikation ist generell bekannt für diese Änderung von Titeln auf kreative Art und Weise. Also Anspielungen sind da gerne da. Ja. Auch in Filmen, sage ich mal, parallel. Ich bin gespannt, wie der nächste Sonderband heißen wird, wenn überhaupt noch einer kommt. Also wenn noch einer kommt, ja. Angekündigt ist ja aktuell keiner. Ja, genau. Wir haben in Japan natürlich noch ein bisschen Potenzial liegen. Wir haben ja noch Special... weiß nicht, ob Special ist. FBI-Sonderband haben wir noch. Ein Fan-Sonderband haben wir noch, wo die japanischen Fans abstimmen durften. Welche über Fälle... Über die Lieblingsfälle, ne? Über die Lieblingsfälle, genau, die dann abgedruckt werden sollten. Das fände ich auch sehr schön. Also, ob EMA dann so eine eigene Variante aufzieht, glaube ich eher nichts. Aber man könnte das Japanische auch übernehmen. Da werden ja wahrscheinlich auch die Lieblingsfälle von den deutschen Fans mehr oder weniger alle mit dabei sein. Also, mal schauen. Ja, dann schlagen wir jetzt den Band wirklich, wirklich, wirklich mal auf. Oha. Oder? Und da springt uns vielleicht, wenn wir den Band überhaupt aufschlagen können, das ist ja die große Frage, ne? Ihr habt das schon auch nach hinten geklappt, oder? Ja. Also, wir klappen mal auf und dann sehen wir erstmal hier, hier ist alles anders heute. Eine weitere Art von Inhaltsangabe begrüßt uns. Ich lese es mal vor, ich bin so frei. In diesem Fußball-Sonderband löst Conan die spannendsten Fälle aus seiner Detektiv-Conan-Reihe rund um das runde Leder. So ist es Spannung auch in den Halbzeitpausen garantiert. Ja, neben dem Satz sehen wir aber auch gleich ein paar nette Artworks. Einmal sieht man Conan Fußball spielen, beziehungsweise einen Fußball auf seinem Bein jonglieren. Das ist übrigens der gleiche Conan, den man auch auf dem Buchrücken sieht. Und auf der rechten Seite spielt Conan den Ball zurück mit seinem Kopf und ist dabei elegant verkleidet in einem weißen Smoking und blauer Fliege. Garniert wird diese wunderschöne Einheit mit vielen Fußballen quer über die Seiten verteilt. Ja, genau. Ich finde es auch sehr schön. War sehr überrascht, als ich den Band dann im Manga-Laden gesehen habe, dass der zweite Buchrücken sozusagen, wo die Seiten ja normalerweise alle sind, mit so einem grünen Deckblatt abgedeckt wurde, fand ich sehr gewöhnungsbedürftig, aber nette Aufmachung, muss ich sagen. Ich find's kreativ, ehrlich gesagt. Wäre ich nicht drauf gekommen. Also, krass. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was wir meinen, wovon ich mal stark ausgehe, ihr müsst euch den Band, glaube ich, mal bei einem Buchhändler anschauen oder wenn ihr ihn schon habt, wisst ihr, was wir meinen. Ja, also dieser Umklappmechanismus ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Sieht natürlich dann umso besser aus, wenn der Band dann falsch rum im Regal steht. ansonsten... Wenn man nur die Graswand vor sich hat. Ja, was ist das für ein Band? Anime, was? Ihr habt doch bestimmt auch die Manga-Bände bei euch im Regal alle immer mit den Seiten nach außen sortiert, oder? Also nicht mit dem Buchrücken, sondern mit der anderen Seite nach außen. Welche Conan-Band ist das eigentlich? Ja, erstmal die Seiten anblättern von außen. Oh Gott, ja, also... wir hätten es anders machen sollen. Man hätte gar keinen so eine Umklapp-Dings mit einbauen sollen können, müssen. Naja, für 10 Euro. Ja, das ist natürlich der spezielle Bonus. Da muss man auch was erwarten, ne? Also wenn man das nicht gemacht hätte und trotzdem 10 Euro, dann... Bei der Kaito Kid Treasured Edition oder kostbare Edition, ne Clemens, da war es ja auch so, dass vorne Farbseiten mit drin waren oder teilweise auch dazwischen. Die Bände haben dann ja 7,50 gekostet. Der hat noch 5 Euro gekostet. Also, ach so. Neuauflage. Da waren ja vorne Farbseiten drin. Du bist schon hier, ja. Die weißen Bände. Ich denke, von den Farbseiten hier vorne, wir haben ja so eine Aufklappbroschüre hier vorne, wo dann Shinichi auf dem dreckigen, matschigen Fußballplatz liegt. Zum Beispiel, ja. Aber ich möchte auch nochmal Slipper. Band 40 hatte in der ersten Auflage auch eine kleine Slipper-Seite. Die war so groß wie die in dem Sonderband. Der Band aber, ja, ratet mal, er war trotzdem für 5 Euro zu haben. War natürlich damals ein Bonus, der so sozusagen kostenlos war. Und bei den Sonderbänden jetzt hat man sich dann entschieden, hier den Preis zu heben. Ja, ja. Kann man von halten, was man will, wenn man der Meinung ist. Ja, also ich wollte nur auch meine andere Seite noch zeigen. Das früher die Sticker umsonst klar, waren. Klar, früher, ja. Aber und jetzt aber... Mittlerweile ist es ja in der Manga-Branche so üblich, dass alle Bände je nach dem Inhalt kosten. Das heißt, wenn Farbseiten mit dabei sind, kostet es extra. Wenn der Manga größer ist, kostet das extra. Wenn der ganz groß ist, kostet es nochmal extra. Und wenn man sagen muss, für 6,50 Euro haben wir den über 5 Euro ja nichts extra bekommen, ne? Ja, aber früher haben alle Manga 5 Euro pauschal gekostet, soweit ich mich erinnere. Früher war es so, ja. Und demnach konnte, also wenn EMA gesagt hätte, ja, alle Bände kosten 5 Euro, nur der Band 40, da sind Sticker drin, der kostet jetzt 6 Euro. Das wäre ja irgendwo auch komisch gewesen, oder nicht? Also, dann kann man aber auch komisch finden, dass dieser Band anstatt 6,50 Euro 10 kostet. Ich finde es komisch. Okay, das ist gut. Ja, also die anderen Sonderbände waren ja auch relativ günstig, muss man dazu sagen. 5,90. Also, wenn alle anderen Sonderbände auch 10 Euro gekostet hätten, hätte ich mich auch mit abfinden können, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war dann ein fairer Preis. 6 Euro für einen dicken Sonderband. Da hat EMA wirklich, ist auf die Fans gut zugekommen. Also das Special Black Edition, ein größeres und besseres Sparpaket gibt's gar nicht. Also, können wir glaube ich nochmal sagen, wir hatten ja schon Conan Cast zur Special Black Edition, aber Special Black Edition ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, der beste Sonderband bisher. Ja, werden wir nachher noch sehen. Ah, oder? Okay. Sehen wir noch, okay. Na, nun gut, also, wir hatten die Klappbroschüre innen aufgeklappt, hatten da Shinichi gesehen, dann kamen die Sticker eben, die ich, glaube ich, nie rausmachen werde und irgendwo hinstickern werde. Das ist irgendwie Sammlerwert. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr als Zuhörer diese Sticker oder wenn ihr den Band habt und die Sticker irgendwo hinkleben wollt, würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob da jemand diese Sticker wirklich benutzt oder ob die nur, ob man auch ein Bild dahin machen könnte. Also, anstatt der Sticker. Ja, also, als Sticker vorhanden sind zum Beispiel 2 Fußbälle, einmal der Schriftzug mit den Lorbeeren in grün, Hilfe gleich Conan, den Detektiv Conan Schriftzug, 3-mal Conan und 1-mal Conan mit den Detective Boys und Alheimerer. Man nennt ja immer Trend, komischerweise, ne? Ja, ist ja nicht so ganz richtig, aber nun gut. Ich fände aber, wo ich gerade drüber nachdenke, besser, wenn die Sticker vielleicht lose mit drin gelegen hätten. Denn wenn ich jetzt diese Sticker hier... Naja, lose, ne? Und dann kaufst du den Band und dann merkst du im Internet, oh, da waren Sticker dabei. Oh, die habe ich gar nicht. Es gibt mittlerweile auch bei einigen Manga die Möglichkeit, dass die in Plastikfolie ausgeliefert werden, wobei das aus ökologischen Gesichtspunkten nicht ganz vorteilhaft ist. Aber wenn ich jetzt hier einen Sticker rausnehme und dann jedes Mal, wenn ich den Sonderband aufschlage, sehe, oh... Da ist ein Sticker weg. Stell dir mal vor. Du musst alle rausmachen, ne? Ja, also. Du musst einfach rausschneiden. Oder, ja, eigentlich ja, ne? Also, es sieht da irgendwie schlecht aus, finde ich. Da ist die ganze gute Aufmachung schon wieder kaputt. Ja. Meine persönliche Meinung. War ja beim 40 aber genauso, ne? Ja, wobei der ja nur 5 Euro gekostet hat. Das stimmt. Da ist das Kaufargument. Das stimmt, ja. 5 Euro. Nur gut, ja, mit den Stickern können wir uns auch ewig auseinandersetzen, denke ich mal. Ich denke, man kann es mit allem ewig auseinandersetzen. Und darum machen wir weiter, nicht wahr? Sind die Sticker bei dir noch drin, Lea, oder hast du die auch schon rausgelöst? Was heißt auch? Bei mir sind sie noch drin. Außer beim Band 40, da habe ich ein paar rausgemacht. Ach, da hast du die rausgemacht. Hier bei dem. Ja, okay. Auf meine Zahnspangendose. Aber hier werde ich sie nicht rausnehmen, weil sonst ist ja der ganze Sammelwert weg. Ja, nachdem wir alles auf- und umgeklappt haben, sind wir hinten nochmal in dieser knappen Broschüre weiterer Artworks. 2-mal Conan im Fußballfieber, definitiv. Und ganz links, ja, wen sind wir denn da? Da sehen wir, wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Komisch, ne? Schwarz, weiß. Männer in Schwarz, hier, einer von, das ist Jin. Nein. unser Schöpfer Gosho Aoyama ist dabei. Oh. Und da hat EMA dann ein nettes Foto oder zwei nette Fotos, beziehungsweise das eine ist wahrscheinlich ein Standardfoto von Gosho Aoyama, schätze ich mal, das im japanischen Original auch dabei war. Ist eine Art Pressefoto oder so. Und das andere ist ein exklusives Foto vom Comic-Salon in Erlangen. Ich durfte nur EMA schießen. Naja, aber EMA durfte es abdrucken und vervielfältigen in dem Sinne. Also kommerziell sogar. Kommerziell, ja. Deine Bilder. Und ja, genau. Und dann ist noch ein Conan von Gosho Aoyama gezeichnet dabei. Und dann ist noch so ein Schriftzug daneben. Ich schätze mal, das ist seine Signatur. Sein Name, ne? Genau. Ja, ich kann ihn jetzt nicht lesen. Also auch, das erkennt man schon ein bisschen, wenn man den japanischen Angaben mal vor Augen gehabt hat und dann... Ja. Also ja, genau. Den Conan hat ja gezeichnet 2006 in Erlangen in Deutschland auf dem Comic-Salon. Und ja, auch hier wieder eine kleine Beschreibung auf, ja, ich verzichte mal jetzt drauf, das auch noch vorzulesen. Blättern wir wieder zurück nach vorne? Ja, gerne. Dann sehen wir nämlich schon... Was, halt mal ganz kurz hinten noch. Ja. Was ich da noch erwähnen wollte, da sind ja diese beiden Conan in Fußballkleidung zu sehen. Einmal im Trikot der Spirits und einmal in einem blauen Trikot mit so drei... Adidas, ne? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ach so. Mit so drei schrägen Balken und dann irgendwas da drunter stehen, was man nicht so genau lesen kann. Oder doch? Ich glaube, man kann es sogar lesen, ne? Ja. Und dann noch der Vereinsname, wo der Vereinsname normalerweise Sunday, steht. Hä? Steht, glaube ich, Sunday und Trikotnummer 7, wenn ich mich nicht irre. Oder es ist die 1, kann auch sein. Ich glaube, die 7. Die 7 macht mehr Sinn in diesem Zusammenhang, schätze ich mal. Also oben hat er die 10, unten dann die 7, ganz andere Trikots. Und dann noch der quergelegte oder eine 3. Text. Kann auch eine 3 sein. Kann auch eine 3 sein, ja. Und dann noch Shoot hier quergelegt. Shoot! Nun ja, soweit dann zur Klappbroschüre hinten. Klappenbroschüre. So ein blöder Name, aber es heißt wirklich so. Klappenbroschüre. Okay. Ja. Oh, wie gefiel Ihnen denn die Klappenbroschüre im neuen Sonderband? Life is there, ja. Ich glaube, wir machen vorne weiter. Gerne. Da haben wir dann ja noch die eine Seite, Detektiv Conan, ganz fett gedruckt, Kick it like Conan, Gosho Aoyama presents, so wie es im japanischen Original auch immer drunter steht. Schön. Und dann kommen wir weiter auf der nächsten Seite zu den Hauptcharakteren, beziehungsweise, Hauptcharaktere. Also, kann man kann sagen, Hauptcharaktere, ne? Zum Beispiel Goro Otaki ist laut Conan Wiki aber kein Hauptcharakter. Dann müssen wir jetzt zu den Hauptcharakteren da zunehmen, wenn das hier so steht. Ja, Meinungsbild, ne? Ja, auf jeden Fall mit dabei sind hier Conan, aka Shinichi. Also known as. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also aka kennt man ja normalerweise, also ist ja nicht so geläufig, oder? Verbessert mich. Internetleute vielleicht, aber... Also im realen Leben würde ich niemandem sagen, hey, yo, das ist Shinichi, aka Conan. Wenn man Alias kennt man vielleicht noch, oder was kann man sonst noch nennen? Alter Ego. Oder und, hätte auch gepasst. Naja, hier steht oder? Aka. Dann noch Ranmori, Kogoromori, Heiji und nochmal Heiji, beziehungsweise Kazuha. Dann Ai, Professor Agasa, die Detective Voice, also Mitsuhiko, Ayumi, Genta, Sato, Takagi, Megure und Goro Otaki, also der Nebencharakter unter den Hauptcharakteren. Könnte man so sagen, ja. Finde ich sehr schön, dass sie hier alle nochmal vorgestellt werden, auch wenn das bisschen kurz bei einigen Charakteren gekommen ist und bei Kazuha nochmal Heiji vorgestellt wird. Ran, meinst du? Ran wird er nochmal vorgestellt. Ja. Oh, bin ich durcheinander gekommen. Also der Text wurde dort schön kopiert. Ja, also ich lese, das ist wirklich Gold wert. Ranmori, Oberschülerin und seit dem Sandkasten mit Shinichi befreundet. Sie kümmert sich um den kleinen Conan, der bei ihr und ihrem Vater untergekommen ist. Außerdem ist sie die Kapitänin der Karate-Mannschaft. Ja, Kazuha Toyama, Oberschülerin und mit Shinichi befreundet. Sie kümmert sich um den kleinen Conan, okay, der bei ihr und ihrem Vater, jetzt wird's komisch, untergekommen ist. Außerdem ist sie die Kapitänin der Karate-Schulmannschaft. Ist seit wann macht Kazuha Karate? Ist seit wann wohnt Conan bei Kazuha? Und seit wann? Egal. Also Conan wohnt bei Kazuha, Ran und Kogoro. Ja, scheint so, ja. Er führt ein Doppelleben. Scheinbar, ja. Als ein kleiner Fehler, der mir sofort aufgefallen ist, leider, leider, leider. Oder Ranmori aka Kazuha Toyama. Genau, ja. Könnt ihr jetzt. Was ich aber hier auch noch sehr schön finde bei den Detective Boys, die haben ja alle ihre Detective Boys Jacke aus Band 68 an. Ja. Ein einmaliges Ereignis damals und oben noch die Sprechblase, wow, als deutsche Übersetzung. Also hier erstmals ein deutsches Bild in einem Sonderband, also beziehungsweise ja, in einem. Aber wir werden später noch etwas negativ überrascht. Habe ich so ein Gefühl. So wie es immer der Fall war, ja. Ja. Deswegen wollte ich es hier nochmal positiv anmerken, ja, dass hier eine deutsche Übersetzung von dem Bild eingebaut wurde. Wobei man oder haben die Wow auf Englisch gesagt. Ja. Wobei man sonst wow. ja nicht so viel falsch machen kann. Bei den anderen Charakteren sind da jeweils keine Sprechblasen mit dabei. Und ja, ansonsten fällt mir noch auf, dass die Bilder teilweise relativ alt sind. Bei Kogoro ja. und bei Sato habe ich das Gefühl, wobei man mal Sato, weiß ich nicht so ganz genau, der müsste. Kogoro ist auf jeden Fall älter, ja. Also hab ich auch gemerkt. Kogoro müsste so Band 1 bis 10 sein oder ein bisschen später vielleicht noch. Etwas, ja, so 20 rum, ja. 1 ist ja noch ziemlich, also, sieht aus wie ein ekelhafter Alter. ja, ganz versoffen und. ja, nee, also im Ernst, ja. Ne? Ist so, war, ist so. Ja! Nicht, dass wir alle hier denken. Er hat Fortschritte hallo. Gemacht, ja. Hat er, ja. Nicht immer in die richtige Richtung, aber. Und bei Megure kommt mir das teilweise auch so vor. Also ein bisschen vielleicht. Er wirkt ja in den. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Seine Gesichtszüge haben sich ja in den neuen Bänden ein bisschen verändert, oder nicht? Ja. Also stimmt. Er hat hier, ist hier noch so ein bisschen so. Dünn, um das mal so zu sagen. Naja. Finde ich so ein bisschen. Aber Sato ist auch älter, ja. Älter als Megure auf jeden Fall. Ja, gut. Dann blättern wir nochmal eine Seite um. Und kommen dann direkt schon zum Inhalt. Detektiv Conan, ja. Kick It Like Conan. Nochmal Gosho Aoyama Presents, oder Gosho Aoyama in diesem Fall. Wo? Ah, die empfehlen die. Jetzt fehlen die, ja. Gosho, ja. Gosho. Und dann noch oben rechts der Conan, wenn man das denn erkennen mag. Kick It Like Conan und dann die Contents. Da haben wir zum einen Fall 1, Fall 2, Fall 3, Fall 4, Fall 5, ja, Fall 6. Hier ist sehr überraschend in dem Band. Erstmals in der Geschichte von EMA hält man sich an die Conan-Wiki-Regel. Nämlich sind hier Kapitel und Fälle. Früher ist es so, und in allen normalen, regulären Conan-Bänden ist ein Kapitel ein Fall, während wir, also ich weiß, es ist jetzt schwer zu erklären. Normale Conan-Band, 11 Fälle stehen dran. Im Conan-Wiki sagen wir dazu, 11 Kapitel und teilen die dann ein in Fälle. So, EMA hat hier zum ersten Mal gemacht, was wir schon seit immer machen, in Kapitel umbenannt und dann Fälle drüber geschrieben. Das ist mir sofort aufgefallen, fand ich irgendwie lustig. Ich fand's auch lustig und vor allem schön, dass man sich hier an diese Bezeichnung gehalten hat, denn sonst wäre es wieder ein großes Durcheinander geworden, ja. Schätze ich mal. Ich meine, wir haben hier viele Fälle, also Kapitel, aber wie nennt man denn dann die Fallnamen? Ja. Fallname, und dann Fall, oder was? Vor allem hat man so schon das Problem, dass man gar nicht weiß, wenn man den Band irgendwo mitten drin aufschlägt oder irgendeinen Fall sucht, dann findet man ihn ganz schwer. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, oder? Denn vorne stehen zwar die Seitenzahlen dran, wie bei jedem Conan-Band, aber mit dem Suchen ist es dann doch ein bisschen schwer, weil die Seitenzahlen unten eben nicht dran stehen oder nirgendwo auf der Seite stehen diese Seitenzahlen. Sondern man muss dann in etwa abschätzen, wo man diesen Fall dann findet. Wenn man, sagen wir jetzt mal, Fall 4, der falsche Fan, lesen will, muss man sich durchblättern. Und zwar noch mehr, als es beim normalen Band der Fall ist, habe ich das Gefühl. Also ich find mich hier nur sehr, sehr schwer zurecht. Also ich fand es hier besser jetzt, ehrlich gesagt. In den normalen ist es ja noch schlimmer, also da ist es noch weniger optimal. Weil nur Fälle angegeben werden, also Kapitel, aber keine Fälle. Ja. Ich weiß gar nicht, wo hört denn der Fall auf und wo fängt es überhaupt an? Genau, ja, aber hier ist es ja, ist es besser. Hier ist es ja so gelöst, dass man bei den Titelbildern der Kapitel, die hat man ja verändert und oben auch dann Fall 1, zum Beispiel hier sehen wir es jetzt ja gleich schon, Fall 1 Fair Play, Kapitel 1 Shinichis Geliebte und macht dann weiter mit Kapitel 2, wenn ich das kurz finde. Das heißt dann aber, da steht aber nicht mehr drüber, zu welchem Fall das gehört, sondern einfach nur Kapitel 2 ran okay. Die Meisterdetektivin. Und dann weiß man gar nicht, hä, welcher Fall ist denn das jetzt? Da muss man immer zum Kapitel 1 nach vorne blättern und dann sozusagen, oder man weiß eben, zu welchem Fall dieses Kapitel gehört, was aber nicht immer der Fall ist bei diesen sehr ähnlich aufgemachten Fällen jeweils. Also, im letzten Band 79 gab es ja sogar einen Fehler, ne, mit der Kapitelbeschriftung, ne? Genau, ja. Hier in diesem Fall ja nicht, zum Glück. Hat man von 78 damals zwei Kapitel übernommen, quasi. Ja, könnt ihr euch auch gerne nochmal reinhören. Wir haben ja schon einen Podcast zum Band 79 aufgenommen. Wie immer sehr empfehlenswert. Wie immer, ja. Genau, ja. Sonst noch sehr interessant, dass diese Fälle auch nach dem deutschen Anime benannt sind. Zum Beispiel Fair Play, Schüsse im Stadion, Tod eines Sensationsreporters, der falsche Fan. Sind zwar sehr allgemeine Titel, sage ich mal, Fair Play, aber wenn man den Anime kennt, dann weiß man sofort, aha, das ist dieser Fall und diese Episode ist das und kann damit sofort was anfangen. Also, genau. Die Fälle 5 und 6 sind im deutschen Anime noch nicht vorgekommen. Genau, kennt das Superschuss. Ja, EMA, genau. Es gibt immer einen Morgen. Also ich würde mich freuen, wenn dann Viva, ProSieben Max, RTL 2, Tele 5, wer auch immer, dann auch diese Bezeichnung vielleicht übernehmen würde. Wie wäre es, wenn wir langsam in Richtung Inhalt marschieren? Ach, ja, jetzt haben wir diese ganze Aufmachung hier so lange besprochen. Ja. Ich finde aber auch, das ist das Wichtigste eigentlich an diesem Sonderband, denn den Inhalt kennen wir ja schon. An diesem Sonderband, genau. Inhalte kennen wir wie immer, aber die Aufmachung ist hier eindeutig anders als die von den anderen Sonderbänden. EMA hat uns auch in einer E-Mail damals bestätigt. Ja, also, das ist doch der gleiche Sonderband. Also, Soccer Selection. Aber die Aufmachung wird ganz anders sein. Damals dachten wir noch, ja, okay, anders. Wie anders? Thomas anders? Oder? Nee, ja. Also, hier, anders. Sehr schön anders. Aber bevor wir jetzt noch weiter drüber reden, fangen wir noch an mit Fall 1. Mit Fairplay. Erstmal, wo kam Fall 1 eigentlich vor? In Band 7 und Band 8. In 4 Kapiteln. Ein schöner Cliffhanger, ja. Genau, ein Cliffhanger, genau. Die letzten 3 Kapitel von Band 7 und der erste von Band 8. Ja, was ist Fall 19? Was ist Fairplay? Darauf möchte ich mal kurz eingehen. Nämlich geht es darum, dass ein Mädchen in der Detektei Mori ankommt und meint, ihr Freund wäre Shinichi Kudo, dass sie ein Liebespaar wären und dass sie sich auch schon geküsst haben. Warum kommt sie hin? Sie sucht ihn unbedingt. Ja, Ran ist natürlich schon am aus der Haut fahren, als sie hört, dass sie und Shinichi ein Paar sein sollen. Conan, der echte Shinichi, steht daneben und weiß natürlich sofort, Moment mal, Einspruch, das kann so nicht stimmen. Sie lügt. Und so ist es auch. Sie lügt und hat ihre Gründe dafür. Obwohl der Fall jetzt aus dem Jahre wahrscheinlich 1996 oder so ist. Ja, höchstwahrscheinlich, möchte ich jetzt ungern alles verraten, auch wenn ihr den Inhalt höchstwahrscheinlich 95. Kennt. 95, okay, Entschuldigung. Was ich aber gerne sagen möchte, es fehlt so weiter, dass ein Fußballspiel, ja, es ist ein Fußball-Sonderband, große Bedeutung hat für diesen Fall und eine kleine Erpressung stattgefunden hat. Um diese Ryoko Akagi, den Namen könnte man mal gehört haben, die eine Lüge aufgetischt hat, in Wahrheit große Hilfe braucht, um die Entführung aufzulösen und wieder ein schönes Happy End herbeizuführen. Was gibt's noch zu sagen, ja? Conan und Han sehen sich später in der Wohnung von Ryoko Akagi um. Conan fällt auf, das kann so nicht die Wohnung von ihr sein. Warum das so ist, ja, man weiß es nicht. Darauf kommt er noch. Und es ist ihm auch möglich, die Entführung oder den Fall der Entführung zu aufzulösen. Es ist ihm möglich, zu sagen, wer der Entführer ist. Und dass das Fußballspiel und die Entführung ein Happy End einnehmen. Ich denke, das war so das Wichtigste. Ein Detail erwähne ich noch, nämlich wird hier, glaube ich, zum ersten Mal das Lunchbox-Faxgerät. Okay, ja. Wird hier zum ersten Mal verwendet. Und zum einzigen Mal, ja. Und zum einzigen Mal. Dabei gibt es eine schöne Szene mit Ranmori und Colin Edogawa. Mehr sag ich aber nicht. Die kennt ihr auch alle, die kennt ihr alle. Dann, ja, bewerte ich einfach mal so. Das ist quasi wirklich einer der ersten Fußballfälle. Ja, Colin ist zwar nicht dabei, mitten im Stadion oder so, aber ich würde trotzdem sagen, Wiedererkennungswert hat der Fall. Und der Fall ist auch gut. Er hat eine witzige Szene dabei. Ich würde ihm 3 von 5 immerhin Fußballfälle nehmen. Ja, da würde ich mich ähnlich einsortieren. Also ich fand den Fall ganz okay. Die Aufmachung, naja, ist schön, dass es mal damals was Abwechslungsreiches war mit dem Fußballfall eben, auch wenn Fußball nicht so im Zentrum stand, aber schon etwas mehr. Genau, das Lunchbox, das ist auch mein Punkt Abzug, weil das war nur so... Ja, das Lunchbox-Faxgerät ist cool und auch das Ende ist recht schön. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich bei 2 von 5 Faxgeräten gelandet. Ansonsten jetzt gibt's 3 für dieses Ende und eben immerhin für das Faxgerät und für eine nette Idee damals. Also ja, dabei bleibe ich. Ja, also ich würde mich euch anschließen. Ich würde auch 3 von 5 Fußbällen also abgeben, da das halt einer der ältesten Fälle, sag ich mal, ist mit dem Fußball, worüber ihr eben geredet habt. Und auch so diese Endszene, was Philipp gerade meinte, die war auch eigentlich ganz schön. Und mir war auch aufgefallen, das habe ich eben vergessen zu sagen, dass der Fall bereits in der Special Romance Edition da vorgekommen ist. Ja, ehrlich? Der war da drin. Ja. Oh, das gibt's ja gar nicht. Oh, also, das so gesehen ja ein bisschen doppelt. Jetzt haben wir 2 Sonderbände mit dem gleichen Fall und dann noch im Idealfall Band 7 und Band 8, ne? Also 3-mal den gleichen Fall. Ja, also zum Glück ist er nicht in der Special Black Edition mit drin. Ich fand ihn ja schon bei der Special Romance Edition ein bisschen fehl am Platz, aber nun gut. Ja, ich fand die ganze Special Romance Edition ein bisschen. ja, danke für deine Ausführungen. Ja, zur Special Romance Edition haben wir auch einen eigenen Podcast, kann ich nochmal kurz einwerfen. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir haben zu jedem Sonderband einen Podcast. Ich habe gerade nachgeschaut, tatsächlich, oh Gott. Oh Gott. Nee. Ah, das ist ja echt hier. Okay. Clemens, was ist denn deine Meinung zum Fall? Ich habe leider nicht viel zu ergänzen, aber ich kann mich daher nur anschließen und gebe hier 3 von 5. Ja, gut. Abschließend möchte ich zum Fall noch sagen, Videospiel-Rollenspiel-Fans seien bei der Fallaufklärung vielleicht ganz besonders aufmerksam. Vielleicht kommen sie dann auch drauf. Hat nachher noch eine etwas größere Rolle, ein bestimmtes Videospiel. Von daher aber genug vom Fall Fair Play. Schüsse im Stadion wäre der nächste. Genau. Nicht wahr? Nicht wahr, Lea? Genau, ich machte mal weiter mit Schüsse im Stadion. Ja, in dem Fall, der besteht insgesamt aus 3 Kapiteln. Also Conan ist mit den Detective Boys und Ai im Fußballstadion. Sie schauen sich das Spiel der Tokyo Spirits live an und da Ai ein bisschen Angst hat, dass die Organisation sie entdeckt, hat Conan ihr seine Mütze gegeben. Und ja, dann kommt es dazu, dass der Leiter der Fernsehübertragung vom Nishiyuri TV einen Anruf erhält, dass er die 5 Kinder, die im Bereich der Zuschauer sitzen, da also da dran zoomen soll. Und ja, das macht er dann auch und später soll er dann auch noch auf Ai zoomen. Und man weiß dann noch gar nicht, warum. Ja, zur gleichen Zeit sitzt ein Unbekannter dann auf einer Tribüne mit dem Handy und mit einer Pistole. Ja, und als dann Ai die Mütze vom Kopf geweht wird und sie und Conan nach unten schauen, sehen sie, wie sich der Fußball von alleine bewegt, ohne dass ihn irgendjemand berührt. Und dann springt Conan von der Tribüne und findet, dass 2 Löcher in dem Ball sind und ja, und ein Einschussloch im Rasen. Und dann findet er auch dort die Kugel. Und dann berichtet er Megure, der von den Übertragungsleiter gerufen wurde, dass, er berichtet ihm das. Und der Unbekannte hat ihn wohl verboten, die Zuschauer zu evakuieren oder irgendwas anderes zu tun. Ja, und er fordert 5 Millionen Yen oder er schießt jemanden nach der ersten Halbzeit. Und ja, wie es da weitergeht, das würde ich jedem empfehlen, einfach zu lesen. Ja, genau. Also, ich fand den Fall sehr schön und vor allem auch in Anbetracht dieser Soccer Selection, also Kick It Like Conan Sonderband, fand ich sehr schön. Passt perfekt zu diesem Fußball-Sonderband und ich denke mal, normalerweise wäre ich so bei 3 Fußbällen oder was auch immer. Vergebe aber dafür, dass es hier sich um ein Fußball-Sonderband handelt und der einfach sehr, sehr gut dazu passt, vergebe ich hier 4 von 5 Tokyo Spirits Trikots. Ja, ich möchte ebenfalls 4 von 5 nehmen, weil ich den Fall auch damals im Anime sehr gemocht habe. Also das ist ein Fall, mit dem ich viel RTL 2 Zeit ja tatsächlich verbinde, weil einfach diese den Trick mit der Täter hinter der Kamera und so, und das hat mir sehr gefallen. Also das war mal was ganz Neues, und wie dann die Detective Boys sich mit einbringen und den falschen Täter überwältigen, auch sehr schön. Von daher doch, ich mochte den Fall schon immer sehr. Und 4 von 5 ist auf jeden Fall meine Bewertung. Ich schließe mich euch an. Ich würde auch 4 von 5 Bällen geben, da man auch am Anfang vielleicht auch so ein bisschen denkt, dass es vielleicht die Organisation mit im Spiel wäre, weil die an Ei so dran zoomen und man weiß ja gar nicht, wow, warum machen die das? Aber es ist ja auch noch spannend dann gewesen und deswegen 4 von 5 Bällen. Clemens, was sagst du dazu? Ja, also dieser Fall, den fand ich besonders interessant, weil ja da auch der Fokus auf Ai Haibara lag und auch diese Sache, wo sie dann immer verdeckt wurde. Ja, also ich fand den insgesamt dann auch ein Stück weit besser eben als den ersten. Daher kann ich mich da auch teilweise der Meinung der Vorredner anschließen und hier demzufolge auch einen Punkt mehr vergeben, also 4 von 5. Was kann man da geben? Headsets? Naja, wie auch immer. Nun gut, weiter zum nächsten Fall, das K3, und den Fall wird uns jetzt Clemens vorstellen, beziehungsweise heißt er eigentlich Tod eines Sensationsreporters. Tja, und da ist natürlich ein bekanntes Gesicht zu sehen, das ja immer wieder jedes Jahr auftaucht und Conan unterstützt. Auch beim Charakter-Contest ja auch als ewiger Vize bekannt ist, nämlich Heiji Hattori. Und der Kerl aus Osaka, der junge Detektiv, der ruft dann einfach mal bei Conan eines Tages an und bietet ihn an, bei der Eröffnung eines Restaurants oder Hotels, wie auch immer, dabei zu sein. Da seine Eltern plötzlich beide an einer Grippe erkrankt sind, wie unwahrscheinlich das auch mal sein mag. So zumindest seine Begründung. Ja, und Conan natürlich erstmal völlig nicht begeistert, weil das soll in Osaka sein, und ja, und der hat natürlich noch, ist mit seinen Krimisachen natürlich genug beschäftigt. Aber dann fängt plötzlich an, Heiji von ein paar Personen zu sprechen, denn das sind 3 Sportler, die dieses Hotel anscheinend oder Restaurant gegründet haben, eröffnet haben oder daran beteiligt waren, wie auch immer. Zunächst mal ein Baseballspieler und dann noch ein Boxer, ein Profiboxer, Ricardo Baleira, wie auch immer, und nichts von Interesse, aber dann plötzlich kommt der Name Ray Curtis. Ja, und dann leuchten natürlich bei dem kleinen Conan die Augen ganz weit, und plötzlich ist Interesse da, und so ist es nun mal, wie es ist. Die Maurice reisen da an und sind abends bei dieser Eröffnung dabei. Tja, weil nämlich Shinichi Kodo ein großer Fan von Ray Curtis, dem Profifußballer, ist. Und ja, und Ran ist natürlich da auch ganz interessiert, Shinichi Kodo einen Gefallen zu tun und nach einem Autogramm zu fragen, was dann natürlich auch nachher passiert. Aber natürlich muss es wieder um einen Mordfall gehen in diesem Fall. Und ja, und dann kommt ja diese Geschichte, da gibt es plötzlich einen Sensationsreporter, beziehungsweise einen Zeitungsreporter mit dem Namen Ed McKay. Und ja, da wird nun der Plot erzählt, denn diese ganzen 3 Sportler sind in Skandale verwickelt. Ja, und da ist natürlich die Yellow Press oder wie auch immer, ganz interessiert daran, über diese zu berichten. Und dieser Ed McKay ist bekannt dafür, über die Karrieren von Sportlern zu zerstören und wie auch immer, also sie mit Infos zu kompromittieren und so weiter konfrontieren. Und ja, da ist er sehr unbeliebt. Und es kommt, wie es kommt, es steht im Titel, wie heißt es? Genau, der Tod, oder wie war das, des Sensationsreporters, ja, eines. Tja, und so entwickelt sich nun mal der Fall und wie auch immer, warum ist es passiert, das erfahren wir. Und ja, die Geschichte ist doch recht interessant, da eben auch Shinichi Kudos Idol darin involviert ist, tatsächlich in diese Handlung. Und das Ganze gibt dem natürlich noch ja, einen höheren Bezug zum Hauptcharakter. Ja, und ich finde auch der Fall an sich, wie das vonstatten ging, auch dieses K bei diesen Hotelfenstern oben, K3, also die drei Sportler, wahrscheinlich, denke ich mal, kommt daher der Titel. Ja, also ich fand das eigentlich ein Fall, der wirklich in Erinnerung bleibt und das hebt ihn natürlich schon positiv hervor, eben aus diesen genannten Gründen. Ja, und der Tathergang war auch interessant. Fußball könnte auch eine Rolle spielen, wie es natürlich im Kick It Like Conan Band der Fall sein sollte. Wir haben ja schon gehört, Ray Curtis ist ein Profifußballer. Doch was genau jetzt Fußball im Genauen damit zu tun hat, da können wir leider nicht genau drauf eingehen, aber umso interessanter wird es natürlich für die Leser, die vielleicht schon den Fall kennen oder auch noch nicht. Und den können sie dann ja lesen. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel ich dem Fall geben würde. Also er ist schon hoch. Vielleicht, ich würde ihn sogar ein bisschen besser einordnen. Also es ist hier so quasi eine lineare Steigerung. Vielleicht nicht linear, aber so annähernd werden die von Stück zu Stück besser, wie ich finde. Also Fall 1, Fall 2. Da finde ich den tatsächlich noch ein bisschen besser als den zweiten Fall. Im Stadion. Ja, hier haben wir eben Heiji und so und da gerade eben wegen dem Bezug zum Hauptcharakter würde ich hier, ist immer schwierig, ne? Die volle Punktzahl verglichen mit anderen Fällen, das kann man nicht unbedingt alles auf diese Dimension packen. Daher bleibe ich erstmal bei 4 von 5 und damit ist er doch sehr gut bedient, würde ich sagen. Ja, also der Fall ist natürlich ganz klar ein Klassiker. Wer kennt das K3 oder das K3? Wer kennt es nicht? Und der Fall mit Connens bzw. Shinichis Idol Ray Curtis, Ja. klar, also die kennt jeder. Tod eines Sensationsreporters und Bonus ist natürlich noch, dass Heiji mit dabei ist und Kazuha natürlich auch. Das gibt dem Ganzen noch eine besondere Note und ich würde ihn auch ein bisschen besser ansiedeln als den vorigen Fall. Und natürlich passt er auch perfekt zu diesem Sonderband hinzu, also sehr gut gewählt, wie ich finde, auch wenn er dann nicht der Fußball so zentral im Zentrum steht, aber irgendwo doch. Und demnach gehe auch ich hier wieder zu 4 von 5. Na, was vergebe ich? Besen waren das doch hier, nicht wahr? Also ich würde 5 von 5 Besen geben, Oh! weil ich finde, das ist der beste Fall aus dem ganzen Kick It Like Conan Band ist. Ah. Weil ich fand es spannend und dass Heiji dabei ist, ist auch schon mal was Tolles. Ja, Gut, das ja, fand ich. Ingenieur kann ja immer die Frauen hören mit Bezirzen, ja, das schafft er öfters. Natürlich. Ja, was sage ich dazu? 5 von 5? Nö. 4 von 5? Oh. Ja, vielleicht. Ob der Fall jetzt besser ist als der vorherige, kann und möchte ich nicht beurteilen. Aber es ist ein Was ich Klassiker. aber beurteilen will, genau, ist, dass dieser Fall nicht nur ein Klassiker ist, sondern eine hohe Bedeutung hat für Tonnen im Allgemeinen. Ja, 4 von 5 sind drin. Und 4 von 5 Ks gebe ich dem Band, dem Fall, kann er haben, ja. Aber 5, nein. Nein. Nun gut, kommen wir zum nächsten Fall, der vielleicht jetzt 5 Punkte wert ist. Und zwar geht es wieder mal um Fußball, geht direkt los mit einem Spiel zwischen den Tokyo Spirits und Noir Tokyo, zwei Erzrivalen im fiktiven Bereich des Fußballs bei Detective Conan. Ansonsten kennt man ja noch Big Osaka. Und das war's, glaube ich, auch schon. Diese drei Vereine stehen ja immer im Zentrum von Detective Conan. Also hier Tokyo Spirits gegen Noir Tokyo. Die Detective Boys sind mit Agasa dort zu Besuch bei einem Fußballspiel. Und nach dem Spiel begeben sie sich dann, machen sie sich auf den Weg und treffen dann einen Fan, der ein paar, ja, kritische Äußerungen macht. Und später, als sie dann in die U-Bahn steigen oder S-Bahn, Straßenbahn, was auch immer, in eine Bahn, Vielleicht ist es auch nur eine Bahn, kann auch sein. Eine Eisenbahn, könnte sein, ne? Eisenbahn oder Lokomotive oder also die ungeahnte Möglichkeiten. Da ist es dann etwas voller, alle drängeln sich aneinander, unter anderem auch Ai und Mitsuhiko aneinander. Aber das ist eine andere Geschichte, hier geht es um den eigentlichen Fall. Und dieser Fan, der dann ein paar kritische Äußerungen getätigt hat vorher, der steigt nicht mit auf, sondern bleibt in der Mitte der Bahn liegen, erstochen. Und so wie es Conan natürlich gewohnt ist, veranlasst er die Polizisten dazu, sofort alles abzusperren und macht dann einige Verdächtige ausfindig. Das waren natürlich mal wieder 3 Stück. Und wer von diesen dreien dann der Täter war und diesen Mann hier in aller Öffentlichkeit umgebracht hat, das erfahrt ihr dann, wenn ihr diesen Fall liest. Beziehungsweise ihr könnt ihn auch in Band 34, müsste das gewesen sein, nachlesen. Oder eben in diesem Kick It Like Conan Sonderband. Zur Bewertung. Ich fand den Fall sehr schön, war auch mal was Neues. Also diese Fußballfälle haben ja in diesem Sonderband alle so eine gewisse eigene Note. Also gehen nicht alle aufs Gleiche hinaus, sondern haben verschiedene Aspekte vom Fußballleben beleuchtet. Bisher war es auf jeden Fall so der Fall. Und demnach fand ich diesen Fall auch wieder sehr interessant. Passt auch sehr gut zu diesem Fußball-Sonderband, wie ich finde, weil es bei den Fällen ja bisher immer der Fall gewesen, die wir hier besprochen haben. Auch die Handlung abseits des Falls fand ich sehr gelungen und ich sträube mich noch ein bisschen davor, hier 5 Bewertungspunkte zu geben. Bleibe daher wieder bei den 4 von 5 Messern. Ja, 5 von 5 wären mir in dem Fall ebenfalls zu viel. 4 von 5 trifft es abermals viel eher. Mir hat der Fall in der Bahn sehr gut gefallen. Ich erinnere mich auch noch gut dran. Ich habe damals sogar die Folgen angeschaut davon. Sehr gerne und sehr oft. Weil einfach, ja, es ist wie Philipp sagt, die Fußballfälle sind nicht nur Fußballfälle. Sie probieren auch ein paar neue eigene Noten aus, die mir in der normalen Serie vielleicht manchmal oder mittlerweile zu wenig vorkommen. Ja, 4 von 5. Ich würde, das finde ich so schwer bei dem Fall. Ja. Ich würde so vielleicht 3 Fußbälle geben, weil ich ihn jetzt nicht so dolle fand, weil es wieder mit den Detective Boys war und weiß nicht, so hat mir nicht so extrem gefallen wie die anderen davor. Ja, also das würde mich der Meinung von Lea anschließen. Und an dieser Stelle 3 von 5. Was gibt man da? Zeitungsartikel? Oder ist das falsch? Naja. Ich weiß gar nicht. Clemens, ganz falsch. Du kannst bewerten, wie du willst. Du kannst aber 3 von 5 Eimern Wasser bewerten und. Ja, aber ich versuche ja immer die iTeams oder wie das heißt, aus diesem Fall zu filtern, welche es da noch gibt. Dann im Fußballtrikots oder Bahnfahrkarten, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, A-Bahn. Gut, dann kommen wir zum 5. Fall. Genters Superschuss, der noch nicht im deutschen Anime umgesetzt wurde, dafür aber in diesem Kick It Like Conan Sonderband enthalten ist. Und dazu wird uns jetzt Kevin was erzählen, nicht wahr? Ach so, ich dachte Clemens. Nee, ich bin's, genau. Der Band erschien, also es war Band 55. Der erschien bei uns im Übrigen 2008. Wichtig ist, 3 Kapitel enthält dieser Fall, 3 Kapitel wieder, also ein etwas kürzerer Fall. Und genauso möchte ich ihn auch in aller Kürze erwähnen und runterleiern, aber euch vorstellen. Genters Superschuss. Okay, alles klar. Was gibt's da zu sagen? Ja, das sage ich euch jetzt nämlich. Nämlich war es so, dass wir, dass die Detective Boys mit Professor Agatha von einem Spiel der Tokyo Spirits nach Hause fahren. Naja, noch nicht ganz nach Hause. Zwischenstopp in einem Café soll stattfinden. Und so war es dann auch. Sie parken in der Garage und laufen dann hoch und wollen Kuchen essen, noch Kuchen mitnehmen für Genta und dann nach Hause fahren, klar. Genta aber ist so enttäuscht, dass die Tokyo Spirits verloren haben, der bleibt widerwillig und aufmuckend, wie er ist, in der Garage und kickt da, er kickt nicht den Conan, er kickt den Center, ja. So, er pisst da rum, pisst da rum, auf einen mit seinem Fußball trifft er auch auf Autos. Auf einen Besitzer stoßt er auf ziemlich wenig mehr, der wohl gar nicht mag, wenn man Fußbälle auf Autos pisst. Ja, mein Gott, kann man noch mögen. Was ist denn dabei? Klar. Was ist denn dabei? Ich meine Fußbälle. Naja, er pisst aber auch noch auf einen anderen, auf ein anderes Auto. Dieser Besitzer ist ein Deutscher, Rutger Heinen, und dem juckt es so gar nicht, wenn er mit dem Ball auf seinem Auto rumkippt. Was gibt's zu sagen? Genscher kippt und kippt und kippt, und später kippt er, ja, er kippt, und dann fällt er hinten, was hinten macht auf er? Den Kopf. Er kippt. Er kippt, er kippt. Like Conan. Ja, er kippt like Genscher. Yeah. Und während des Kickens rutscht er auf wundersame Weise aus, knallt auf seinen Kopf auf, und der Ball scheint einen Fall hervorgehoben zu haben. Daher hat Genta diese Beule an seinem Kopf. Ja, genau, ja. Ja, wir gehen's weiter. Genta wacht auf und sucht dann seinen Ball. Diesen findet er erstmal nicht. Und als er ihn findet, der deutsche Rutger Heinen ist tot. Dum, dum, dum. Genau so ist es. Die Musik hat zwar im Manga, glaube ich, gefehlt, dennoch, Genta ist bestürzt und mit sich genommen. Er weiß nicht, was zu tun ist. Dann kommen auch schon die Detective Boys mit Professor Agasa wieder, werden von Genta zur Leiche geführt und da ist sie tot. Ja, zu sagen wäre, wie ist denn der Mann gestorben? Ist Genta tatsächlich der Mörder? Schauen wir mal. Rutger Heinen hat noch ein paar letzte Worte auf Lager. Dann sagt der Täter, ey. Ja, und dann zeigt er mal auf Genta, blöd gelaufen, würde ich sagen. Wenn er in den letzten 2 Minuten keine Sehschwäche entwickelt hat, dann hat er gerade Genta als Mörder bezichtigt. Oh Gott. Und so geht's weiter. Er bezichtigt Genta augenscheinlich als Mörder. Doch der Fall, weiter wie er geht, Täter L, geht weiter. Und ja, also da wird es Zeit für Conan und die Polizei, den echten und wahren Täter aufzuspüren. Die Polizei und Takagi natürlich sind vor Ort und möchten den Fall aufklären. Genta scheint die ganze, alle 3 Kapitel lang zu flennen. Okay, würde ich auch. Also wenn man mir sagt, hey, du bist ein Täter, wow, ich hab nur hier, ne? Nur rumgekickt auf Autos. Nur das, ne? Aber es gibt immer noch mehr Personen und die gilt es, zu überführen. Zu überführen, ja, also einen von denen, ja. Oder Genta. Alle drei sollte man vielleicht nicht überführen, aber einen wäre schon gut genug, um die Unschuld Gentas festzustellen. Und so läuft es dann auch hinaus. Aber wer denn der wahre Täter ist, was denn der wahre Trick ist und ob Gentas Unschuld überhaupt bewiesen werden kann, das lest ihr am besten selbst. Genau. Von daher, ich bewerte den Fall abermals mit 4 von 5 Genta-Aufsatzwunden. Und würde sagen, ja, der deutsche Rutger Heinen hat einen guten Mehrwert. Einmal zitiert er einen deutschen Fußballer und ein andermal, ihr Leser wisst es schon. Okay, da würde ich mich nämlich auch einsortieren. Also wenn ihr keine echten Fußbälle an eurem Auto haben wollt, dann könnt ihr einen Conan-Sticker von vorne nehmen und ihn an euer Auto rankleben. Ja. Ja, sofern ihr ein Auto habt, natürlich. Dann noch drunter, don't kick it. Ja. Also ansonsten fand ich auch hier wieder mal eine interessante Perspektive auf den Fußball und es war sehr schön, den Fall zu lesen, auch diese Aufmachung mit den mit dem Deutschen und alles drum und dran. Also ich gehe hier auch wieder zu 4 von 5 Fußballstickern und finde auch, der passt sehr gut wieder mal in diesen Sonderband hinein. Also auch hier wieder gut gewählt, sehr gut gemacht. Was ich zu diesem Fall sagen kann, ist, dass ich interessant finde, dass dieser in der Shonen Sunday im Jahr 2006 erschienen ist, nämlich als die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland lief. Also aus aktuellem Anlass hat Gosho Aoyama natürlich hier recherchiert und gearbeitet aus der in der Vorfreude auf die WM, weil das Ja, und ist in der Vorfreude wahrscheinlich auch darauf, auf, dass ja. er bald in Deutschland sein wird, ne? Genau, ja, nämlich im Comic Saloon in Erlangen. Ja, und da hat er schon mal gut recherchiert, genau, 2006 und im Mai genau war das. Und ja, insgesamt, ich finde den Fall eben gerade, der Mehrwert wurde schon angesprochen, einmal mehr ein deutscher Vertreter im japanischen Manga, wenn auch nur kurz. Aber was ich noch kurieren muss, Rutger Heinen stirbt nicht, er lebt, zum Glück. Jedenfalls der Fall, ja, ich würde ihm vielleicht noch nicht 4 von 5 geben, auch wenn ich ihn sehr gut finde. Also er ist schon einer der besseren 3 von 5 Elfen. Ja. Ich schließe mich auch Kevin und Philipp an. Und ich glaube, es wurde schon alles gesagt, ne? Jetzt. Dann weiter zum sechsten Fall. Es gibt immer einen Morgen und dieser besteht ausnahmsweise mal aus nur einem Kapitel. Oh. Demnach kann ich auch gar nicht so viel zu erzählen, denn das wäre eigentlich schon zu viel verraten, weil das Kapitel Ja, ja. jetzt hörst du auf, ne, Ja, oder? ich glaube, ich höre lieber auf. Das war ja der Fall, der direkt vor dem Organisationsfall im Kaufhaus im Manga zu lesen war. Band 67 müsste das gewesen sein. Und da sind die Detective Boys mal wieder unterwegs und treffen dann auf einen netten Mann, einen Passanten. Kyoso Daita heißt der. Und dem wird dann die Brieftasche geklaut, wo das Geld dann noch so durch die Gegend fliegt. Conan kann mit seinem Fußballgürtel und den Powerkick Boots, beziehungsweise den Super Trittkraftverstärker Schuhen oder wie auch immer sie heißen mögen, den Täter natürlich stoppen. Und so bekommt der Mann dann auch seine Geldbörse wieder zurück und ist sehr dankbar und unternimmt dann was mit den Kindern. Und ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, denn eigentlich ist das auch schon wieder zu viel verraten. Lest den Fall oder das Kapitel selber. Es erklärt sich eigentlich von alleine. Hoffe ich mal. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Also ich fand den Fall sehr schön. Zwar schwierig zu bewerten, da es nur ein Kapitel ist. Aber dafür doch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Mal eine nette Einlage. Auch kurz vor dem Organisationsfall. Am Ende gibt es noch diese Anspielung darauf. Ja, denke ich mal, kann ich hier auch auf 4 von 5 Geldbörsen gehen. Ja, der Bewertung schließe ich mich an. Auch wenn ein Kapitel eher noch so nach Short Stories anmutet. Dieser Fall ist mehr als eine kleine Short Story. Nicht nur Long der Story. Auftakt zum, genau, eine Long Story in der Tat. Nicht nur der Auftakt zum Organisationsfall, sondern auch ein, es passiert sehr viel, sag ich mal so. Der nette Mann von nebenan entpuppt sich als sehr netter Mann von nebenan, der aber scheinbar Unzufriedenheiten verspürt und diesen Abhilfe verschaffen will, ja. Ja, ich denke, das war deutlich genug. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein sehr schöner Fall, vor allem, also schön, ich meine, da will jemand, ne? Es ist ein sehr schöner Fall, vor allem deswegen, weil diese Art von Fall oder von auszuführende Tätigkeit nicht so oft vorkommt in Detektiv Conan. Also meistens wird jemand umgebracht, aber hier anders. Das macht noch zu was Besonderem, finde ich. Fußball kann man jetzt drüber streiten. Stimmt, ja, man kann drüber streiten. Fußball, und das ist der Punkt, wo ich dann sage, ja, ich streite darüber und deshalb gebe ich nur 3 von 5. Denn in einem Fußball-Sonderband, ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht. Nett als Ergänzung am Ende noch, aber nicht Ja, wirklich aber nicht dieser wahrscheinlich, damit man Fall. noch schnell die letzten Seiten füllt oder damit die Leser zufrieden sind, dass sie noch einen sechsten Fall haben. Aber ein Fußball taucht auf und es wird über Fußball Oh, gesprochen. mein Gott, also noch 4. Also, naja, man hätte auch. Nein, 3, nein. Ja, also, das stimmt ja. Hier tauchen auch wieder diese rivalisierenden Mannschaften Big Osaka und Tokyo Spirits auf. Da hat der nette Mann von nebenan, wie wir ihn schon nennen, ein Ticket für das Spiel und er freut sich anscheinend für die Spieler Hide und Higo. Und da in einigen oder in mehreren seiner Aussagen, ja, da sind schon ein paar Knackpunkte und über die Conan dann stolpert und sich da wundert und schon den ganzen Haken, ja, die ganze Situation schon durchschaut. Ja, was soll man da geben? Also ich kann mich da auch erstmal nur einer 3 anschließen. Was eigentlich für ein Kapitelfall recht gut ist, wie ich finde. Also das ist schon Ja, recht gut, ja. Also finde da, ich auch. da hebt er sich schon deutlich hervor mit einem Kapitel, ja. Gut. Ich weiß auch nicht, was ich noch ergänzen soll. Also ich fand den auch ganz gut, den Fall. Und ich würde auch 3 von 5 nicht vorhandenen, also fast nicht vorhandenen Fußbällen geben. Gut, dann gehen wir noch kurz nach dem sechsten Fall über zu Connens stärksten Fußballmomenten. Da werden ja, wenn ich es richtig sehe, 6 weitere Fälle kurz angeschnitten, so wie es bei den bisherigen Sonderbänden immer schon der Fall war. Ja, Kevin hat es am Anfang schon angeschnitten, hier wieder mit japanischen Ja. Sprechblasentexten leider. Und auch sonst finde ich die Texte eher ein bisschen überflüssig. Also weiß nicht, ob man da so gut in den Fall wieder reinkommt. Naja. Oder was sagt ihr dazu? Also ich finde es, wie du, ein wenig, ja, Ist lieb okay. gemeint. Es ist lieb gemeint. Was ich immer gut finde, also als Orientierung, wo ich denn noch mehr Fußballfälle finde, oder Fälle, die auch irgendwie den Fußball zum Thema, auch wenn wir ansatzweise haben, dann ist es gut. Also Band 1, 17, 18, 36, 43 und 44, das ist okay. Aber die Erklärungen und so, ich meine, vor allem mit den japanischen Bildern, Ja, nett gut. gemeint. Ich denke, wir schauen noch mal kurz auf die Werbung daneben. Film 16 von Oh. Kaze wird dort beworben. Oh. Finde ich sehr schön. Und ja, Ja, dann auf der warum letzten. nicht connenews.org eigentlich? Komisch. Tja, oder Conan Wiki oder Conan Forum. Was? Dann noch die Stoppseite auf der letzten Seite und dann dazu eben noch die ganzen Credits oder wie auch immer man es nennt. Ja, nicht nur das auf eine halbe Seite gequetscht, ja vor allem ein paar Namen hat man auch auf eine Zeile gequetscht. Also, wer hat man früher immer erste Auflage, verantwortlicher Redakteur, Gestaltung, Koordination und so weiter. Gestaltung und Koordination hat man jetzt platzsparend auf eine einzelne Zeile gepresst, um die Halbseite noch ja, zu nutzen. Also ja. Na gut, also ich denke mal, da kann man sich auch ein bisschen länger mit aufhalten. Wir wollen es Könnte diesmal man. nicht tun. Und kommen zum abschließenden Fazit des Bandes. Was sagst du denn dazu, Lea? Also ich könnte den Kauf vom Band nur empfehlen. Also für die Sammler auf jeden Fall und so für die anderen, die noch kein Band haben, ist ja auch mal interessant, noch mal ein paar Fälle mit Fußball zu lesen. Ja, das muss sich halt lohnen für 10 €. Also ich finde, es lohnt sich auch alleine mit den Stickern und mit dieser edlen Aufmachung. Ja, danke Lea für deine Meinung. Hören wir mal, was Clemens sagt. Ja, also ich bin da, also ich finde diese Bände thematisch recht gut, also speziell jetzt hier im Fußball, Kick It Like Conan Band, ist es doch gelungen, also es sticht auch unter den Sonderbänden in gewisser Weise hervor, da ja das schon ein wichtiges Thema des Protagonisten ist, Bestandteil seines Lebens, eine Passion kann man sagen, dass ihn, die ihn begleitet, die ihn ausmacht vielleicht. Die ihn sehr beschäftigt und da gibt es nicht nur ihn, sondern natürlich auch den Autoren, der sich das Ganze natürlich auch ausdenkt. Ja, also ich denke auch gerade die Fußballnation Deutschland oder sonstige fußballbegeisterte Menschen dürfen mit diesem, sind mit diesem Band gut aufgehoben, bedient und ja, eine Gesamtbewertung. Das Ganze drumherum, also die Extras sind von meiner Bewertung ausgenommen. Ich bewerte die Fallzusammenstellung und den Status eines Sonderbandes. Und da würde ich, ja, also hier würde ich doch die 4 von 5 Lederbälle geben. Ja, und wünsche da auch gute Unterhaltung, ja. Also ich finde die Fallzusammenstellung auch sehr klasse. Auch die ganze Aufmachung ist sehr schön. Wie gesagt, auch mit dem Rasen, den man dann außen hat, wenn man die Band sozusagen richtig zuklappt. Die ganze Aufmachung ist sehr, sehr schön gemacht und eines richtigen Sonderbandes würdig. Wohingegen die alten Sonderbände ja nur ein Band in. Also ein ganz normaler Band sind, wo einfach nur Sonderband vorne drauf steht, ist das wirklich ein Sondersonderband. Also wirklich spezieller Band, den man auch gerne mal wieder hervorholt, wenn man eine schöne Aufmachung in den Händen halten will. Und ja, auch die Nummerierung mit den Fällen und Kapiteln hatten wir schon angesprochen. Die Fälle passen alle sehr gut zu diesem Band, bis auf den letzten vielleicht. Da kann man sich drüber streiten. Hätte ich aber auch anders gesehen, wenn ich das Ding alleine bewertet hätte und eure Meinung nicht gehört hätte. Ja, Farbseiten sind schön mit dabei, alles mit dabei. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ob es 10 Euro wirklich wert ist oder 9,99, also 10, ist die andere Frage. Ich wüsste nicht, ob ich mir diesen Band dann gekauft hätte, wenn ich hier nicht drüber sprechen müsste. Und die nicht in meine Sammlung stellen will, muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also ich würde vorschlagen, ihr lauft mal in den Manga-Laden, Comic-Laden, in die Buchhandlung oder lasst ihn euch mal von einem Versandhaus zuschicken, wahlweise unserem Amazon-Shop. Wir können ihn ja gerne wieder, ja. Ihr könnt ihn ja wieder zurückschicken, was natürlich nicht immer gemacht werden sollte, aber ich finde, man sollte ihn angeschaut haben, um ihn beurteilen zu können. Genau. Also diese Fallaufteilung und Fallaufnahme in diesem Band ist nicht alles, sondern die Aufmachung ist wirklich diesmal das A und O. Und da sollte man in erster Linie auch Wert drauf legen. Die Fallauswahl ist aber nichtsdestotrotz sehr schön gelungen. Und hatte ich schon gesagt, ich gehe zu 4 von 5 Fußballstadien. Gut, ich nehme an, meine Bewertung fehlt noch. Deshalb möchte ich die noch nennen. Ah, und, oder? Ja, ich glaube schon. Glaubst schon? Gut, dann geht's weiter. Versus Fighter Kid. Special Black Edition und Special Romance Edition. Sonderbände? Ja, vielleicht. Der wahre Sonderband ist aber wirklich Kick It Like Conan. Eins vorweg, ich gebe 5 von 5 Sonderbände, ja, gebe ich dem einfach mal, weil einfach hier das drinsteckt, was man von einem Sonderband erwartet. Keine einfache Zusammenstellung und hier, that's it. Kaufen. Gut, Sonderband, klasse. Hier steckt wirklich viel mehr Liebe. Hier steckt eine ungeheuer großartige Aufmachung. Ich habe den Band hier schon etwas länger und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich ihn einfach herhole, aufklappe, umklappe, zuklappe und mir einfach alles ansehe, weil es so schön gelungen ist mit den Farbseiten, mit Aoyama aus Erlangen 2006, mit all dem Frust und Krempel, den man hier hat, mit den Stickern. Doch, ich bin wirklich sehr begeistert von der Aufmachung. Der Inhalt, okay, hat auch ein paar Schönheiten dabei. Die Auswahl ist in Ordnung, aber das Äußere hat mich wirklich sehr begeistert. Also in Ordnung ist die Fallauswahl ja wohl nicht. Ich würde sagen, die ist sogar noch besser, denn welche... Also besser als die von Special Romance Edition, welche Fußballfälle fehlen dir denn hier? Also bei der Romance Edition hatten wir ja gesagt, dass da ganz viele Fälle mit Takagi und sonst was fehlen. Hier fiel ihm jetzt spontan kein einziger Fall ein, der nicht enthalten ist, der aber enthalten sein müsste, meiner Meinung nach. Und demnach... Also mit dem Zeit vor allem den letzten Fall, bei dem ich sicher bin, möchte man Lücken füllen oder möchte man einen Fußballfall mit reinbringen? Ja, okay. Ja, gut. Akzeptiere ich als Argument. Ja, und ja, also der Preis ist eine Sache, aber... Als Fan kommt man, denke ich, nicht drum herum. Die Aufmachung ist in dem Fall wirklich mehr wert, wenn nicht sogar alles wert. Ja, ich muss sagen 5 von 5. Ja, absolut. Bumm. Bumm. Und das war auch das Schlusswort dann für diesen Conan-Cast, schätze ich mal. Nee, ich schätze nicht, ich weiß es. Denn ich werde diesen Cast jetzt hier einfach mal abrupt beenden. Tschüss. Nein, natürlich kommen noch die Verweise. Und zwar verweise ich gerne auf unseren Twitter-Account twitter.com/ConanNews. Alle aktuellen Informationen zu Detective Conan und Detective Conan und Kaito Kid. Und unsere Community, ne, nicht wahr? Und die Community, ja klar, die Detective Conan Community, die besteht aus dem ConanWiki, ConanWiki.org, ConanForum.org und ConanNews.org. Wir haben auch einen Facebook-Account, facebook.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews ist unser YouTube-Account, da könnt ihr auch gerne noch den Livestream zu unserer Auslosung für den Charaktercontest nachhören. Sehr empfehlenswert, wie alle anderen Conan-Casts auch. Und sehen. Sehenswert, ja. Wie alle anderen Conan-Casts auch, die ihr auch auf iTunes hören könnt. Dort sind wir als Conan-Cast zu finden. Gerne mal reinschauen, auch auf vielen anderen Internetportalen sind wir zu finden als Conan-Cast. Da könnt ihr auch unsere Podcasts hören. unbedingt mal in die älteren Casts reinhören. Wir hatten ja verwiesen auf Band 79, Special Romance Edition, Special Black Edition versus Kaito Kid Sonderband, wo Kevin das erste Mal im Conan-Cast dabei war, meine ich. Ja, also, das war mein allererster Conan-Cast. Ich war aufgeregt as hell, sag ich mal so. Ist auch schon eine Ewigkeit her. Also da gerne mal reinhören und ja, dann sage ich. Für mich ist das alles Routine, aber ich war damals, mir haben die Finger gekribbelt, ich glaube, die Zähne haben auch gekribbelt, hat sich alles ganz komisch angefühlt. Aber du wolltest Tschüss sagen. Genau, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns. Viel Spaß mit dem Sonderband. Tschüss. Viel Spaß mit dem Sonderband. Vielleicht konnten wir euch helfen bei der Entscheidung. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bleibt sicher. Das war mein Spruch. Ich weiß. Hatte ich fast ganz vergessen. Ja, man kennt sich schon zu gut. Das Fax von Fax Lunchbox Gerät. Lunchbox Faxgerät. Clemens, was sagst du dazu? Clemens. Hallo, Clemens. Clemens. Clemens, du. Wir hören dich nicht. Ja, ich gebe 3 von 5. Jo, also, mit meinem Schwindeldienst, Zweifeldienst. Gut, dann machen wir weiter mit dem 5. Fall, Genta's Superschuss, der noch nicht im deutschen Anime umgesetzt wurde. Und richtig. Dazu wird uns jetzt Clemens noch was erzählen. Ah, gut. War doch so, oder? Nein, nee, ich. Du? Okay. Ja. Dann sag ich das nochmal. Ja, drücken wir jetzt auf Stopp, ne? Wie alt ist denn der Spruch überhaupt schon? Ich muss mir echt was Neues ausdenken.